Mangas sind keine Comics. Mangas sind Mangas. Ja, die Mangas sind Freunde. Freunde und Helfer. Medizin. Freundliche Medizin ohne Nebenwirkungen. こういう人もいるんだし、こういう楽しみ方もあるんだし、いいじゃないか. Das ist einfach so eine Begegnung der freundlichen Art, die einen wieder auf die Beine stellt. ごちゃごちゃといろいろ考えないで、ああでもない、こうでもない、日刻考えてさ、もうどうしよう、仕事がああだよとかって落ち込んでる時に、あ、さっぱり。 それではまず平成酔っ払い研究所をお送りします。Institut für angewandtes Trinken。 Direktorin und wissenschaftliche Beraterin des Instituts für angewandtes Trinken. Zurzeit gerade im institutseigenen Bandproberaum. Ja, wie sieht's aus? Seid ihr auch alle schön am Schlucken? Wir sind kräftig dabei. Es ist zwar schon 3 Uhr morgens. Aber die Nacht ist noch jung. Der Tag ist noch jung. Und wir sind super gut drauf. Wer braucht schon Schlaf? Who need a sleep? Braucht jemand Schlaf? Heute im Angebot ein Viertel Schlaf großzügig abgewogen. Ja, danke. Hatte ich gestern erst. Aber legen Sie mir noch ein Stück für später zurück, ja? Oh, Scheiße, was sind wir albern. Das im Selbstversuch durchgeführte wissenschaftliche Experiment des Instituts für angewandtes Trinken zum Thema Auf Du und Du mit dem Sake erbrachte folgendes Resultat. Zwischen den Faktoren Sake-Pegel und musikalisches Talent bestand bei den Versuchspersonen ein umgekehrt proportionales Verhältnis. Fusel im Kopf, Verstand im Topf. Wenn Atsuko durchhängt, schneit sie bei mir rein. Tomoko, ich häng total durch. Ja, ich auch. Dann gehen wir uns erstmal ein bisschen annüchtern. Aber es gibt Tage, an denen ein selbst Alkohol nicht mehr hochzieht. Mies drauf, bleib mies drauf. Und ausgerechnet an solchen Tagen... trifft man Psychopathen, die einen mit ihren Paras volltexten. Die miese Laune steigt. Ich glaube, es ist Zeit für unseren Tanz. Oh ja, der Psycho-Rave. Bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad. Haha. Zwei Frauen, 25 und 23, schrecken nicht davor zurück, sich mitten in der Stadt bis auf die Knochen zu blamieren. Da können die Eltern lange nerven. Kind, wie stellst du dir deine Zukunft vor? Wann willst du endlich heiraten? Eines Abends im Sommer. Wir hatten fett einen Sitz und waren gut drauf. Da kauften wir Feuerwerksraketen und gingen nach Shinjuku in den Park. Aber was war das? Auf allen Bänken lauter schwachsinnige Pärchen, die sich vor unseren Augen die Zungen in den Hals schoben. Grey Feldmann? Ja, los, wir machen sie alle. So entstand der Plan, das Shinjuku Park-Feuerwerksmassaker. Habe feindliches Pärchen im Visier. Position auf Bank. 45 Grad. Nord-Nord-Ost. Sind schwer dabei. Blicken überhaupt nicht, was um sie herum passiert. Alles klar, es geht los. Rakete! Rakete! Hanabi! Zündschnur! Leiter! Leiter! Feuerzeug! Leiter! Erster Angriff! Erster Angriff! Feuer! An dem Abend vertrieben wir 12 Paare aus dem Park. Und weil wir gerade dabei waren, attackierten wir gleich noch das Rathaus von Tokio. Morgens lagen wir halbtot in der Küche. Aber irgendwie fühlten wir uns wohl. Die unter realen Lebensbedingungen durchgeführte Versuchsreihe Dein Ego im Lichte des gemeinen Feuerwerkskörpers bestätigte, was theoretisch schon antizipiert war. Krachende Böller und verängstigte Pärchen haben eine kompensierende Wirkung auf Dellen in der Ego-Oberfläche. Mangakas kommen meistens aus dem Milieu, das sie dann selber zeichnen und sind auch entsprechend jung, sind also noch sozusagen hautnah dabei. Deswegen sind die Mangas so lebendig und nicht gekünstelt. Dann gibt es natürlich Super-Veteranen, die Dauerbrenner schreiben oder solche Mangas geschrieben haben, die jeder kennt. 多分100人に聞いたら80人は知ってるんじゃないかなっていうような感じの wie Ikida Ryoko, ja, Otomo kennt auch jeder, Takahashi Rumiko, die hat so viele Mangas geschrieben, die alle eins nach dem anderen erfolgreich wurden. Urusei Yatsura, Ranma 1/2, Mezon Koku. Das ist ein Tracer-Nanda. Zumari, Tracer-Nanda-Hashin-Ta-Denpa-De. Akimoto Osamu hat ein Manga gezeichnet, Kuchikame. Eigentlich ist es falsch zu sagen, hat gezeichnet, denn er zeichnet immer noch. Jede Woche schreibt er eine Folge und vor kurzem wurde er ausgezeichnet und es wurde riesig viel über ihn berichtet, weil bereits 100 Bände von Kutschkam herausgekommen sind. Der absolute König der Könige, Tezuka Osamu, hat so viele, so wahnsinnig viele, nicht nur erfolgreiche, sondern auch beeindruckende Mangas geschrieben. Ja. ist 28 geboren, also vor dem Krieg. Und er hat, soweit ich weiß, 700 Manga oder so veröffentlicht. Mangas haben auch eine akustische Ebene und die ist unverzichtbar. Genauso wichtig wie die Bilder und wie die Sprechblasen gibt es auf jeden Fall. Das heißt, irgendwelche Laute sind mit Worten nachgemalt, so richtige Lautmalerei. Zum Beispiel Goga steht für Schnarchen, Gatsu Gatsu Gatsu, wenn jemand Essen schaufelt, Gobo Gobo Gobo, ertrinken, oder Ki, Hirudududu, eine Rakete, die dann runterfällt, Batschin ist eine Ohrfeige. Kang, der Gong, da. Die Boxer Joe und Jose kommen aus ihren Ecken. Sate, Yui no Ozume des 13 Rounds und Gong wurde gemacht. Yabuki hat sich die Kaos Sayu nicht verliehen, aber Kona wurde gemacht. Die Round war 13, 14, 15 und 3 Rounds nur. Bang, Doshi. Jose greift an und landet eine Serie von Schlägen. Gosu, Bi, Gashu, Doka. Joe kontert mit einer rechten an Joses Kinn. Baki, eine rechte, eine linke. Bam, Bishi, Doka. Yabuki, Uchinasai, Chikara, Ippai. Jose schlägt zurück. Gasu, Baku, Beki. Und Joe stolpert, geht auf die Matte. Dosu, der Ringrichter zählt bis 8. Joe steht wieder auf, die Menge brüllt. Jose versucht, Joe K.O. zu schlagen. Bishi, Bishi, Bishi, Gasu, Doka, Doka, Bishi, Zun, Bishi, Zun, Doka. Aber Joe ist noch nicht fertig. Er taucht unter Joses wilden Schlägen weg und sie gehen in die Luft. Bi, Bun, Biu, Shu. Ittai, nani wo tomatotte iru da, Jose? Sagaru na, ute, uchikomun da. Joe sieht eine ungedeckte Stelle. Baki. Und landet einen Treffer. Die Menge wird wild. Jose schwankt. Zuru. Und geht auf die Matte. Dosun. では続けて銀河鉄道39をお送りします。ガラクシーエクスプレス 999。 Sieh mal da! Hinter dem Berg liegt Megalopolis. Ich glaube, der letzte Galaxy Express ist angekommen. Und woher? Ich weiß es nicht. So wie er aussieht, vielleicht aus Andromeda. Ist dir kalt, Tetsudo? Mhm. Heute Abend wird es vielleicht schneien. Ach, wenn wir einen Maschinenkörper hätten, müssten wir uns nicht um die Kälte scheren. Stimmt es? Dass man damit sehr lange leben kann? Ja. Wenn man die Ersatzteile rechtzeitig austauscht, kann man ungefähr 1000 Jahre alt werden. Aber wir haben nicht genug Geld. Oh, es schneit tatsächlich. Lass uns schnell nach Hause gehen. Vorsicht, Tetsudo! Was ist los, Mutter? Geh nicht ins Haus! Schnell, hierher! Mutter! Lauf weg! Tetsudo! Nein! Warte! Ich muss dir noch etwas sagen. Es klingt wie ein Traum. Ich habe gehört, wenn man in den Galaxy Express 999 steigt, kommt man nach Andromeda, wo man umsonst einen Maschinenkörper bekommen kann. Versuche irgendwie in den Zug zu kommen und fahr zu diesem Stern, wo sie dir einen Maschinenkörper schenken. Kannst du länger leben als ich? Tetsudo, pass auf dich auf. Tetsudo. Mutter, nicht sterben. Bitte nicht sterben. Nein! Wie sieht's aus, Androidengraf? Hier drüben liegt die Leiche. Blattschuss. Komm, Ringel. Da haben Sie aber eine Schönheit zur Strecke gebracht. Genau richtig für die Wand im Bankettsaal. Besonders, wo Menschen aus Fleisch und Blut heutzutage so selten geworden sind. Androidengraf. Darum wird sie jeder beneiden. Mutter, der Galaxy Express wird ein Traum bleiben, schätze ich. Ohne Geld, ohne Ticket. In diesem Schneesturm. Ich glaube, ich friere langsam ein. Als Maschine könnte ich mich jetzt wenigstens bewegen. Menschenkörper taugen absolut nichts. Wenn ich das nächste Mal auf die Welt komme, will ich gleich ein Maschinenmensch sein. Wo bin ich? Bist du wieder zu dir gekommen? Hier, trink etwas Heißes. Ich bin Mittel. Und ich? Du bist Tetsudo Hoshino. Dein Name war am Mantelkragen eingestickt. Du bist in die falsche Richtung gelaufen, um zum Galaxy Express zu kommen. Megalopolis-Station liegt in dieser Richtung. Woher weißt du überhaupt, dass ich zum Bahnhof wollte? Nicht böse sein. Ich habe den Parabolreflektor laufen lassen und zufällig das Gespräch zwischen dir und deiner Mutter aufgefangen. Es tut mir sehr leid. Ich versuche, irgendwie in den Zug zu kommen. Und fahr zu diesem Stern, wo sie dir einen Maschinenkörper schenken. Kannst du ohne leben als ich? Hast du auch einen Maschinenkörper? Guck mal. Sieht das wie ein Maschinenkörper aus, Tetsudo? Bidi. Ich hab verstanden. Du willst also nach Andromeda? Mhm. Wenn du mit mir zusammenreist, schenke ich dir ein Ticket. Ein Ticket? Ja, ein Ticket. Ein unbegrenzt gültiges Ticket für den Galaxy Express. Erde, Andromeda über Orion, Plejaden, unbegrenzt gültig. Name, ausgestellt von der Galaxy Express GmbH, Filiale Erde. Er ist echt. Warum schenkst du mir so etwas Wertvolles? Das sagte ich gerade. Als Dank dafür, dass du mit mir reist. Wer bist du eigentlich? Wohin willst du? Was ist dein Ziel? Das darfst du nicht fragen. Dafür schenke ich dir das Ticket. Damit kann ich also zu einem Maschinenkörper kommen? Wohnt der Androidengraf hier in der Nähe? Mensch, was da drüben? Menschen sind für Maschinen wie ihn freiwillig. Nachts geht er immer auf Jagd. Deshalb ist es lebensgefährlich, dann draußen zu sein. Wenn ich auch ein Gewehr hätte, wäre das kein Problem. Bevor wir losfahren, muss ich mit dem Androidengrafen abrechnen. Das ist meine Bedingung, wenn wir zusammen reisen wollen. Wenn du willst, hier, bitte. Danke. Androidengraf, jetzt bist du dran. Seht, alle her. Das ist meine Beute von heute Abend. Mit Geld gar nicht zu bezahlen. Als Wandschmuck neben den Geweihen sieht sie noch schöner aus. Vom Fachmann gehäutet und ausgestopft, kein einziger Kratzer. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben da ein Stück erlegt, das man nicht alle Tage zu sehen bekommt. Ich hatte einfach Glück. Mutter! Was ist das denn? Wer bist denn du, du Wölfchen? Mutter! Stirb, Androidengraf, du miese Ratte! Mann, warte! Nicht ins Gehirn schießen! Mein Körper ist mir egal, aber verschone mein Gehirn! Es ist ihr seid Teufel! Wenn ich einen starken Maschinenkörper bekommen habe, bringe ich alle um. Sieh mal, Mutter. Mein Ticket. Damit kann ich mit dem Galaxy Express fahren. Ich habe es geschafft. Auf Wiedersehen, Mutter. So, und jetzt das Schloss. Geht es dir jetzt besser? Dann lass uns gehen. Hier, dein Gewehr. Behalte es. Ich schenke es dir. Es wird eine lange Reise. Es kann viel passieren. Ohne Gewehr wirst du dich nicht schützen können. Bis du einen Maschinenkörper bekommst, musst du gut auf dich aufpassen. Komm, lass uns zur Megalopolis-Station fahren. Sieh dir die Landschaft gut an. Wenn du das nächste Mal hierher zurückkommst und das alles siehst, wirst du Maschinenaugen haben. Merkwürdig. Metell erinnert mich an meine Mutter. Was hat das wohl zu sagen? Zu dieser Zeit hatte sich das Schienennetz des Galaxy Express bis ins Unendliche erweitert. Die Leute stiegen mit ihren persönlichen Träumen in die Züge. Auch Tetsuros lange Reise durchs All sollte nun beginnen. Ich habe angefangen, Mangas zu lesen. Daitai 6歳 ぐらいの時かな? Also seit ich lesen konnte. Und それからもずっとずっと読み続けてきて、だから eigentlich hatte ich nie eine mangalose Zeit. Candy Candy. Waisenmädchen. Shoujo Tsubaki. Kriegsschiff. Astano Joe, einsamer Boxer. Virusai Novara, französische Revolution. Dragon Ball, Hinotori Hafengott, Buddhismus, Akira, Oishimbo, Science Fiction, Essen, Dr. Slumpu, Banana Fish, Slapstick, Bann in Krieg und Drogen, Tekkon Kinkirito, Doraemon, Großstadtdschungel, niedlicher Katzenroboter aus Zukunft. Wenn ein Manga erfolgreich ist, dann sprengt er auf jeden Fall erstmal den Rahmen. Das häufigste ist, dass ein Anime entsteht, also ein Zeichentrickfilm. Auf jeden Fall erscheinen sie in Karaoke. Und wenn es im Fernsehen kommt, hat es natürlich ein Lied. Mehrere natürlich. Und die können natürlich sehr populär werden. Im besten Fall kommen die sogar in die Hitparade. Also sie sind dann richtig beliebt. Manga-Helden, Manga-Kiaras, Werbeträger, sind sehr gute Werbeträger. Das heißt, es entstehen dann solche Sachen wie Pokémon-Schokolade oder Arare-chan-Furikake, Gewürzsalz oder Doraemon-Würstchen. Das heißt, dieser niedliche Katzenroboter aus der Zukunft, der klebt dann auf den Würstchen drauf. Die größte Weihe für einen Manga ist das Kino. Oberpriester ist Miyazaki Hayao. Kare no eiga wa hontou ni omoshiroi, nanbo mo mita kedo. Sein neuester Hit, Mononoke Hime, ist dieses Jahr rausgekommen und eingeschlagen wie eine Bombe. Eigakan no mae ni gyoretsu ga dekichatte, watashi mo tachimiseki datta. Es geht um eine Wolfsprinzessin, die um ihren Berg kämpft. Hontou ni kangeki shita. するのは GTO Great Teacher 鬼塚。 Onizuka Eikichi, 22 Jahre alt, Motorradführerschein, von der Shonan Oberschule geflogen, nach Tokio gekommen, Boss von einer Motorradgang geworden. Eingangsprüfung zur Uni gekauft, zweiter Dan Karate, 83 Festnahmen. Schwall nicht so rum, sag mir lieber, wie du deine Haare haben willst. So dass ich morgen, wenn ich in der Schule als Referendar anfange, nicht wie der letzte Hänger aussehe. Sag mal, Onizuka, wie bist du eigentlich auf die bescheuerte Idee gekommen, den gleichen Job zu machen wie ich? Schlägst dich mit anderen Gangs, fackelst Bullenwagen ab und jetzt plötzlich Lehrer? Also, Osawa. Neulich raß ich ein Mädel auf. Süße 16, sah echt scharf aus. Ich hol sie mit dem geklauten BMW ab, bisschen Eindruck machen. Gib ihr einen aus und sie fängt an, über ihren Typen herzuziehen. Echt? Und weißt du, und 50 ist der und fett und zieht sich scheiße an und hat eine Glatze und Fimose. Und neulich hat er mir echt eine geknallt, also mit dem bin ich durch. Und das Schärfste, der Typ ist ihr Lehrer. Ich sag, der Typ ist ja dein Lehrer. Akiko, vergiss den Typen. Komm zu mir. Also, wir in Love Hotel, bisschen Karaoke singen und dann will ich gerade zur Sache kommen. Da klingelt plötzlich ihr Handy. Der Lehrer ist dran, macht eine Riesenshow mit Entschuldigen und so. Und sie fängt an zu flennen. Zieht sich wieder an und lässt mich einfach hängen. Ich hab dich so lieb. So lieb, so lieb. Jetzt gleich. Ich auch. Das war der Wendepunkt. Wenn ein Typ mit 50, fettigen Haaren, Schmierbauch und Phimose so eine knackige Tussi abschleppen und ihr dann auch noch ungestraft eine knallen darf, dann gibt's für mich nur eins. Ich werde auch Lehrer. Verstehe, Onizuka, du bist wirklich simpel gestrickt. Hey, du Affe, was hast du mit meinen Haaren gemacht? Das ist ja die absolute Schlägerfrisur. Wieso? Mein Sportlehrer sah auch so aus. Ich soll aber Sozialkunde unterrichten, verdammt. So, da haben wir auch schon meine Klasse. Da! Die ganzen Mädels. Also, ich bin der neue Referendar und ich werde... Ja, was ist denn? Ach, du willst mich begrüßen, das ist ja sehr nett. Hey, Referendar, was sehe ich denn da? Deine Hand, deine Faust? Willst du mir eine reinhauen oder was? Würde ich dir aber nicht raten, wenn das der Elternbeirat erfährt. Du armes Schwein, haben sie dich ausgerechnet in die O-Klasse gesteckt. Da hat es dich ja ganz schön gerissen. Aus und vorbei. Ich glaube, ich bringe die alle um. Morgen. Scheiße, scheiße, scheiße, scheiße. Und wenn ich aus dem Amoklauf wieder erwache, dann stehe ich bis zu den Knöcheln im Blut. Und dann mache ich die so fertig. Ach, scheiß doch drauf. Wir suchen uns ein paar Mädels. Fertig. Mach nicht so ein bescheuertes Gesicht, das ist unser gutes Recht. Mein Gott, guck sie dir doch an, die lieben Schüler. Gehen auf den Strich, prügeln sich halb tot und schmeißen reihenweise Trips. Wenn du da nicht Abstand hältst, stehst du das nie durch. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Sag mal, waren wir früher eigentlich auch so? Sensei! Herr Lehrer, warte! Meinst du mich? Sensei, ich bin aus deiner Klasse. Mama! Ach ja. Sieh mal an, ist die nicht süß. Ist mir in diesem Meer von Arschlöchern gar nicht aufgefallen. Hey, was ist denn los? Sensei, ich kann nicht mehr nach Hause. Ich hab Riesenzopf mit meinen Alten. Kann ich zu dir nach Hause mitkommen? So, dann erzähl mal. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Hey, was ist denn los? Ist dir heiß? Moment mal, das geht aber nicht. Jetzt zieh dich wieder an. Komm schon. Soll ich den Kühlschrank aufmachen? Das kühlt, oder? Hier, ich geb dir eine CD, damit kannst du dir frische Luft zufächeln. Hey, Sensei, nicht so ungut, okay? Das hätten wir in der Kiste. Hey. Referendar verschleppt Schülerin auf Zimmer. Doch wir legen die Zeitschriften ganz schön Asche auf den Tisch. Hör zu, Onizuka, wir warten eine Woche und dann lässt du 1 Million Yen rüberwachsen oder die Bilder landen beim Schulrat. Hey, Nana, was soll der Mist? Ich wollte dir helfen, das gibt's doch nicht, dass du mich hier Och, so... Ach, wie rührend, du guckst wohl zu viel Fernsehen. Wem das Herz voll ist, dem läuft der Schwanz über. Was für ein Idiot. Ich würde doch nie einen Lehrer um Hilfe bitten. Tschüss, Herr Onizuka. Ciao. Und vergiss die Kohle nicht. Genau. Sauber das. Lief doch wie geschmiert. Ach, so einfach kann Geld verdient sein, Opa. Onizukas Fresse war nur entwertet. Hey, was soll das denn? Scheiße. Kann man in diesem Scheißpark nicht mal seine Ruhe haben? Hi. Herr Lehrer. Sensei. Guten Abend. Das war's. Wie bitte? Ich hab gesagt, das war's. Ich bin kein verschissener Lehrer mehr, ihr miesen kleinen Arschlöcher. Und deswegen kann ich euch ohne Bedenken glatt machen. Haben Sie uns das vorhin etwa übel genommen? War doch nur ein Witz, Sensei. Was soll die Scheiße mit Sensei, Sensei? Plötzlich seid ihr die lieben kleinen Schüler. Verarscht mich nicht, klar? Ihr habt mich so weit gebracht. Und dass ich den Lehrerjob nicht kriege, ist eure Schuld. Aber wenn das hier rauskommt, der Elternbeirat, ja, genau. Die Zeitschrift. Fresse! So. Wie hättet ihr es jetzt gerne? Soll ich euch mit einer Frau Max die Beine auseinanderreißen? Oder die Ohrläppchen mit einem 100-Yen-Feuerzeug abfackeln? Oder möchtet ihr zuerst lieber in den Teich? Oh nein! Ich will dich umbringen! Keine Sorge! Keine Sorge, das kommt erst später. Jetzt spielen wir erstmal ein bisschen mit dem Feuerzeug. Und dann, nachdem du sie fast im Teich ersäuft und angefackelt hast, hast du sie noch mit dem Motorrad durch die Gegend geschleift. Toll, Onizuka, wirklich sauber. So disziplinieren also angehende Lehrer ihre Schüler. Meinst du, die feuern mich jetzt? Was hast du denn gedacht, du Vollidiot? Wo auf der verdammten Welt gibt's denn sowas, dass ein Lehrer seinen Arsch retten kann, nachdem er seine Schüler gelyncht hat? Vielleicht bin ich etwas zu weit gegangen. Ich muss mir da wohl einen neuen Job suchen. Neuer Job? Die Fliege machen solltest du, und zwar so schnell du kannst. Hau ab auf die Philippinen oder nach Thailand. Pass auf, ich kenne da einen, der dich auf ein Schiff... Ja, bitte? Was, Onizuka? Nein, ich weiß nicht, wo er... Wie bitte? Der Direktor begeistert? Will Onizuka eine volle Stelle anbieten? Hä? Ich schmeiß mich weg. Heute Morgen haben die Jungs aus deiner Klasse freiwillig den Schulhof gefegt. Und weißt du warum? Wir möchten Herrn Onizuka gerne eine Freude machen, haben sie gesagt. Die ganze Schule steht daneben. Und außerdem würde dauernd eine Schülerin aus der O-Klasse nach dir fragen. Hey, was ist los mit dir, Onizuka? Nichts. Ich glaube, ich werde an meinem Arbeitsplatz gebraucht. Man hat ja schließlich eine Verantwortung gegenüber seinen Schülern. Millionen Mangas kommen pro Woche raus. Wer liest die? Hausfrauen, Studenten, Geschäftsleute, Krankenschwestern, Taxifahrer, Bankangestellte, Busfahrer, Friseure, Schüler, Baseballspieler, Kinder. In der Bahn lesen Salarymangas, also angestellte Mangas. In der Uni Studenten, Leute auf der Straße. Und es gibt Cafés, die von oben bis unten mit Mangas zugestellt sind. Kann man dann beliebig lesen, das gehört zum Service. Und man liest Mangas natürlich zu Hause. Tokuni neru chokuzen toka. Abends im Bett. Ja, beunruhigende Mangas, das sind welche, die man liest und dann am besten mit Licht schläft für ein paar Tage. Das ist nicht nur Horror, die haben so eine Atmosphäre, die beunruhigend oder ja beklemmend. Die ist beklemmend irgendwie. Die sind so gut gezeichnet, dass man das Gefühl hat, diese Leute sind wirklich vollkommen verrückt. Und die tun einem was. Wenn man also diesen Manga offen liegen lässt, kann man nicht einschlafen. Weil man das Gefühl hat, die Bilder gucken einen an und verfolgen einen. Otakus sind Leute, die eine gewisse Grenze überschritten haben, die einfach zu weit gegangen sind. Ich liebe Mangas auch und lese eigentlich auch viele Mangas. Solche Leute, die also, ich sage es vielleicht etwas brutal, aber die den Zugang zur Realität manchmal nicht mehr kriegen. Und die so in dieser Manga-Welt, also für die sich alles umschlossen sind, dass sie, wenn sie irgendwo bei der Arbeit oder in der Uni oder wo auch immer sind, sehr oft sich nicht gut unterhalten können und wenig Erfahrung im wirklichen Leben haben. Das ist gar nicht übertrieben, das ist wirklich so. Die kennen sich so gut aus in ihren Mangas, dass man schon fast zurückweicht. Dieser eine bekannte Mordfall, wo ein 14-jähriger Junge der Täter war, der hat sich voll und ganz an Manga orientiert, hat man nachher festgestellt. Auch in seinen Drohbriefen oder in seinen Geständnisbriefen an die Polizei, die ja völlig durchgedreht waren. Ja, so wie er sich genannt hat, das war tatsächlich eine Manga-Figur. Fabrikruinen, die im Morgennebel verschwimmen. Ein Schatten hängt zitternd in der Luft. Komisch. Ich sehe, dass der Schatten zu mir gehört. Diese Silhouette. Das bin ja ich. Ein seltsames Gefühl. Warum? Warum befinde ich mich hier? Bin ich hergekommen, um nach etwas zu suchen? Ich weiß es nicht. Ist noch zu früh am Morgen, um klar zu denken. Aus den Ruinen ragen Stahlrohre wie schlecht vernähte chirurgische Fäden. Dampf schießt aus den rissigen Rohren und verbreitet einen beißenden Gestank. Die Ruinen wirken wie Leichen mit herausquellenden Eingeweiden. Am besten sollte ich sofort verschwinden und mir eine grüne Waldlichtung suchen, wo die Sonne durch die Baumwipfel scheint. Vor der Bandmauer. Da stehen plötzlich Menschen. Meine Frau ist auch dabei. Sie und vier Nachbarinnen drängeln sich um einen Typen, der aussieht wie ein Postbote. Sie scheinen sich blendend zu amüsieren. Meine Frau ist nur spärlich bekleidet und unglaublich schamlos zurechtgemacht. Sieht sie immer so aus, wenn ich nicht da bin? Ich versuche sie zu fragen, was sie so früh am Morgen an diesem scheußlichen Ort macht. Aber bei ihrem unaufhörlichen Gequassel habe ich keine Chance. Eine der Nachbarinnen hockt am Boden und hält ihre Hand auf ein Stahlrohr. Was zum Teufel macht die denn da? Und warum sieht mich meine Frau plötzlich so komisch an? あなた相手だのよ。それ全部手伝いに来たんだけどね。 Meine Frau kommt zu mir und sagt mir, ich soll Frau Nakamura ablösen. Sie erklärt mir, dass das Rohr hochexplosives Chlormethan-Carbondioxid-Metralgas enthalte. Da sei ein Leck im Rohr gewesen, das mit Klebeband abgedeckt war, aber Frau Nakamura habe mit ihrem Stöckelschuh aus irgendeinem Grund ein Loch reingetreten. Chlormethan-Carbondioxid-Metralgas sei unglaublich gefährlich, sagt sie. Frau Nakamura fühle sich natürlich verantwortlich. Deswegen habe sie auch die ganze Zeit, während sie sich unterhielten, das Loch mit der Hand zugehalten. Aber jetzt müsse Frau Nakamura auf die Arbeit. Ich habe nicht die geringste Lust, Frau Nakamuras Aufgabe zu übernehmen. Aber sie versichern mir, dass in 10 Minuten ein Mann vom Gaswerk hier sein werde. Frau Nakamura und die anderen verbeugen sich mit einem seltsamen Blick, dann verschwinden sie schnell. Nur meine Frau und der Postbote bleiben. Was soll das denn? Meine Frau fasst den Postboten an den Sack. Ey. Meine Frau wirft mir einen dreckigen Blick zu und sagt, egal was auch passiere, ich solle auf jeden Fall das Loch zuhalten, weil das Gas absolut tödlich sei. Was macht die denn da mit ihrer Zunge? Der Postbote schaut weg und bekommt eine Riesenerektion. Ich bin so schockiert, mir bleibt die Sprache weg. Vor Schreck lasse ich das Rohr los. Ups, das war knapp. Sofort faucht meine Frau, ich solle mich nicht unterstehen, das Rohr auch nur einen Augenblick loszulassen. Ich bin mir nicht sicher, mein tiefes Verlangen, sie zu töten, von Eifersucht herrührt oder der Wut darüber, dass sie mich hier zum Narren halten. Das turtelnde Pärchen ignoriert mich und geht völlig ungeniert Arm in Arm hinter die Brandmauer. Ich hocke hier allein zwischen den Trümmern. Und jetzt fangen auch noch meine Eier an zu jucken. Plötzlich höre ich das lüsterne Stöhnen einer Frau. Die Stimme kenne ich. Ja, das ist diese alte Nutte. Wenn der Gasmann endlich kommt, bin ich frei. Und dann, bei Gott, dann lege ich die beiden um. Aber ich warte und warte, kein Gasmann kommt. Die ganze Zeit unaufhörlich dieses Gestöhne. Ich muss dauernd dran denken, was für ekelhafte, verkommene Sachen die da jetzt machen. Und wenn ich jetzt doch einfach das Rohr... Ich weiß nicht, wie lange das Ganze schon dauert. Jetzt hat das Stöhnen endlich aufgehört. Und was ist mit dem Gasmann? Und was mit der Polizei? Plötzlich taucht ein Priester auf. Was zur Hölle macht der denn hier? Leute aus der Gegend kommen vorbei und betrachten mich von Weitem. Hey! Ruf die Polizei! Schnell! Ein paar Leute heben die Hände und bieten mich an. Warum bieten die mich an? Ich sterbe vor Hunger. Kein Wunder, die Sonne geht schon unter. Da, ein Polizist? Der Beamte wird von einer Frau und einem Kind begleitet. Die beiden sehen aus, als ob sie meine Familie seien. Die Frau sagt, dass sie sofort zur Polizei gegangen sei, als sie hörte, dass ich Nakamura-san als menschlichen Flicken ersetzt habe. Menschlicher Flicken. Was heißt hier menschlicher Flicken? Die Frau die vielleicht meine Frau ist, vielleicht auch nicht, gibt mir etwas zu essen, während mich der Polizist kurz ablöst. Instant Nudelsuppe und eine Schale Reis. Was für ein mieses Essen für jemanden, der das Leben und Wohlergehen einer ganzen Stadt in Händen hält. Der Polizist fordert mich freundlich auf, ganz in Ruhe zu essen. Dann sagt er, er gehe zum Gaswerk und versuche die Leute dazu zu bringen, das Gas abzustellen. Dann müsse er aufs Revier, aber danach komme er ganz sicher wieder zurück. Meine Frau und meine Tochter gehen nach Hause. Sie sagen, dass sie ihre Lieblingsfernsehshow nicht verpassen wollen. Also ich hänge hier in dieser Mondlandschaft fest und die dürfen ihre Lieblingsfernsehshow nicht verpassen. Wie finde ich das denn? Ach. Es muss schon 5 oder 6 Stunden her sein, seit der Polizist verschwunden ist. Kein Rettungskommando, keine Feuerwehr. Und das Gas ist immer noch nicht abgestellt. Es wird dunkler und dunkler. Ich bekomme Angst. Langsam verliere ich die Hoffnung. Warum bin ich hier? Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Was für entsetzliche Dinge habe ich denn getan, dass ich so etwas verdiene? Hä? Es fängt an zu regnen. Galaxy Express 999, die Welt der Mangas, von Yuki Kowalski und Malte Jaspersen. Es sprachen Lisa Adler, Ruth Schiffer, Mike Hoffmann, Axel Gottschick, Josef Tratnik, Klaus Adam, Oliver Broth und Lars Gärtner. Regie Thomas Leutzbach und Malte Jaspersen. Eine Produktion des WDR Feature mit dem Radio Bremen Hörspiel aus dem Jahr 1998. Es geht weiter mit Musik von Sadato, ein Songschreiber mit den geografischen Eckdaten Schweiz, Iran, Deutschland und Japan. Rock, Pop, Jazz, Techno, Weltmusik sind zu einer Gesamtkunst bei ihm verbunden. Das dokumentiert seine CD Cha-Cha. Daraus nun die Stücke Two Sides of the Same Coin, I'm Here, So What, Cha-Cha, Rust Ya Chap, Uvaza, Doobie-Doo. We can't change about it. Thank you. nothing. We can change about it. Right, right, right, right, right. Ain't it right? Ain't it right? Two sides of the same coin. You and I, he and she, they and we. Two sides of the same. You and I, he and she, they and we. We and he, she and they. I and you. Two sides of the same. zwölfte Tor. Üble und ensemble. Oh, Brasil. Oh, la, la, la. The sun is shining. Hello. And having a good time. Hello. You're dancing to my samba. Oh, Davey. And I'm feeling like a torero. Oh, caramba. Yeah. Mm-hmm. Oh. Aha, aha, aha. Tell me, baby. You. Yeah. And I. That sounds good. Two lovers in Brazil. فهمیدم چی کجا قربان راست چپ کدوم طرف برادر لطفا تصمیم بگو دیگه خسته شدم نمیدونم چه کار کنم چپ یا راست برو ببینم برو ببینم برو ببینم برو ببینم راست یا برو ببینم برو ببینم بای چی میگی یا برو ببینم برو ببینم دیگه خسته شدم کجا کجا کجا کجا کجا کجا کجا کجا کجا کجا کجا کجا I'm not too happy about what happened yesterday. Let me explain what happened. Okay. Okay. I was in the parking lot yesterday, and I'm talking to a friend of mine, and I see one of the vans backing up in the parking lot. And one of them sideswipes my car. You know, it was kind of like backing up. And then all of a sudden, like, the guy's foot slipped, I guess, maybe. Okay. And the guy, he just went boom, right into my car, took off the panel, and then he just tailed off. Really? Okay, you have reached the right person. I'll make sure that your problem is taken care of. Okay? I hope so, man. Around. But I'm going to do right now is to make some calls, do some inspections of vehicles and find out exactly what happened. And I'll also be talking to the person who handles our insurance for us. And I will. Give you a ring that had blue and gold on it then. Say that one more time. I can't really. I'm sorry. Okay, because there are a bunch of different fans that the school has that I deal with. Did this van have blue and gold on it with words on it? I couldn't tell if there was gold or blue, because I'm sitting there screaming, you know what I mean? My blood is pumping, I'm so pissed. All right. You know what I mean? Okay, this person hit your car with some speed then. Steve, can you hold on a moment? Sure. All right, thank you. I'm sorry, Steve, you there still? Oh, yeah, sure. Okay, I'm sorry. That's quite all right. Okay, was this van right next to the student center? The what? Was this van right next to the student center? It was like in the parking lot. I guess it was near the center. So how much damage was done to your car then? I don't think it's going to cost that much, Steve, you know, to be honest with you. But, you know, it's just the point. My dog could have been in the car. I always bring my dog. And, it could have got hurt. But it's not even that, Steve. God forbid, my dog was in the car. You know, if my dog was in the car, it would have been, you know... What the hell's going on here? I mean, what is going on? Yes, well, it's a very busy time. I'm sorry that you have gotten the run around, but well, all right. What I'm going to do. Do Moment. Nord, Süd. Das waren einige Stücke von Sadato, erschienen auf der CD Cha-Cha im Label Popbits. Eine Playlist der Titel finden Sie im Internet unter www.radiobremen.de/nordwestradio/hörspiel. Unsere nächste Sendung ist heute in einer Woche. Sie hören dann das gesamteuropäische Hörspielprojekt The Unexpected European. Auf Initiative der BBC, im Auftrag der EBU, der European Broadcasting Union, haben sich 6 europäische Hörspielredaktionen zu einer gemeinsamen Arbeit zusammengefunden. Gefragt wurde nach Momentaufnahmen der jeweiligen nationalen Identitäten. Beteiligt haben sich Polen, England, Finnland, Kroatien und Dänemark. Für Deutschland, für die ARD, war Radio Bremen dabei. Entstanden sind 6 kurzweilige Hörspiele in englischer Sprache, zusammengefasst zu der Sendung The Unexpected European. Hier ein kurzer Ausschnitt aus der deutschen Produktion Rain Dogs von Alexander Adolf. This charming Osteria. Let us go there and just ask. And please try to behave like a world citizen, not like a German tourist of the lower middle class. Buongiorno, signora. Es heißt eher buonasera. Buonasera, signora. È aperto? Do you understand us? Hello? Hello? Hello. Buonasera? Tutto a posto? Are you all right? Jetzt lächelt sie. Sie hat gelächelt. You are smiling. Buonasera. Is it okay if we just stay here until the rain has stopped and maybe use your phone? Telefono? My husband had an accident while riding on his bike. La bicicletta. Le case. We strongly need the telefono, yeah? Because my handy, my cell phone broke. Ist der Telefono in the house? My bicicletta. Kaputt. a dog jumped in me on the bike. That I was on the bike and not the dog, of course. And now the front wheel of the bike is verbogen, broken, out of shape. And to bring us back to the hotel, we need a taxi. We are from Bremen, Germany. We stay in Miramare in the village of San Marco. Beautiful, magnifico. We love the village and the sea, il mare, the strand. It's beautiful. Little tourism and almost no Germans. That's great for us, because we don't like crowds. Wir hassen Menschengruppen. We are not the normal German tourists. Of course not. Don't like big hotels or clubs. We love it peaceful, natural, and we do hate pubs. Also, wir saufen und grölen nicht bis in die Puppen. But maybe now we could have beer or something else to drink? The Unexpected European, ein Hörspielprojekt der EBU. Heute in einer Woche, in der Hörspielzeit um 5:05 abends, hier im Nordwestradio. Sie hörten einen Auszug der deutschen Produktion Rain Dogs von Alexander Adolf. Ausführliche Programminformationen zu unseren Sendungen mit einer Hörprobe finden Sie im Internet unter www.radiobremen.de/nordwestradio/hörspiel. Gleich anschließend, pünktlich um 11:30, folgen die Berichte von heute. Danke für Ihr Interesse. Im Studio bis hierhin war Holger Rink. Im Namen von Redaktion und Technik wünsche ich Ihnen eine gute Nacht, ein schönes Wochenende. Zum Ausklang dieser Sendung noch einmal Musik von Sadato. Das Stück heißt Z. Es ist 23.30 Uhr. Hier sind der Westdeutsche Rundfunk und der Norddeutsche Rundfunk. Angeschlossen ist Radio Bremen. Berichte von heute. Am Mikrofon ist Jutta Hammann und bis Mitternacht berichten wir unter anderem über folgende Themen. Beschwerde stattgegeben, der Terrorhelfer Munir el-Mutasaddiq muss nun doch in Untersuchungshaft. Kompromiss, nach langem Ringen einigen sich die Innenminister auf ein Bleiberecht für geduldete Ausländer. Wechsel an der Spitze von VW, für Pietschesrieder kommt Winterkorn und der VfL Bochum beendet seine Heimmisere. Zu unserem ersten Thema. Der Fall ist kompliziert, das Verfahren dazu noch komplizierter. Gestern wurde der radikale Islamist Munir el-Mutasaddiq vom Bundesgerichtshof rechtskräftig verurteilt, wegen Beihilfe zum Mord bei den Anschlägen des 11. September. Danach ging der Fall wieder an das Oberlandesgericht Hamburg, denn dort wird über die endgültige Strafhöhe entschieden. Die Hamburger Richter wollten ihn so lange auf freien Fuß setzen, weil bis zum Ende des Verfahrens keine Fluchtgefahr bestehe. Die Generalbundesanwältin Monika Harms sah das aber anders. Und der Bundesgerichtshof gab ihrer Beschwerde statt. Das heißt, der gebürtige Marokkaner muss jetzt doch in Untersuchungshaft. Aus Karlsruhe, Martin Röber. Kurz nachdem der Bundesgerichtshof die Haftverschonung aufgehoben hatte, wurde Munir el-Mutasaddiq in Hamburg festgenommen und in den Vollzug überstellt. Generalbundesanwältin Monika Harms konnte sich damit mit ihrem Antrag durchsetzen. Für die Entscheidung verantwortlich ist der dritte Strafsenat beim Bundesgerichtshof unter dem Vorsitz von Bundesrichter Klaus Tolksdorf. Derselbe Senat hatte am Donnerstag entschieden, dass sich der 32-jährige Terrorhelfer nicht nur wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, sondern auch wegen der Beihilfe zum Mord in 246 Fällen schuldig gemacht hat. Es ist nun am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg das endgültige Strafmaß festzusetzen. Entgegen der erstinstanzlichen Entscheidung wird es erheblich höher als 7 Jahre liegen. Denkbar ist eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Dennoch hatte es das Oberlandesgericht abgelehnt, den Haftbefehl gegen Mutasaddiq wieder in Vollzug zu setzen. Auch auf die Beschwerde der Bundesanwaltschaft verweigerten die Hamburger Richter die Abhilfe. Und so musste der dritte Strafsenat erneut zusammentreten und über Mutasaddiqs Zukunft befinden. Die Hamburger Richter hatten argumentiert, der Angeklagte habe sich bislang absolut rechtstreu in Freiheit verhalten. Er habe alle Auflagen und Anweisungen beanstandungsfrei erfüllt und sich an den festgelegten Tagen bei der Polizei gemeldet. Nach Ansicht der Bundesanwaltschaft ist nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs aber eine neue Situation eingetreten. Und die Bundesrichter folgen in ihrer Haftentscheidung weitgehend diesen Argumenten. Nachdem der Schuldspruch rechtskräftig geworden ist, bestehe für den Angeklagten ein wesentlich höherer Anreiz zur Flucht. Auch die Tatsache, dass Mutasaddiqs Ehefrau mit dem gemeinsamen Kind vor kurzem die Bundesrepublik verlassen hatte, war für den Bundesgerichtshof ein entscheidendes Argument. Munir el-Mutasaddiq wird jetzt im Justizvollzug den endgültigen Ausgang seines Verfahrens abwarten müssen. Die Zeiten ändern sich. Lange Zeit war es gar nicht erwünscht und sogar illegal, wenn in Deutschland geduldete Ausländer auch noch einer geregelten Arbeit nachgingen. Genau das aber soll künftig die Voraussetzung dafür sein, dass sie für immer in Deutschland bleiben dürfen. Nach langem Hin und Her haben sich die Innenminister heute auf einen Kompromiss beim Bleiberecht geeinigt. Er dürfte zumindest einige tausend Menschen davor bewahren, von heute auf morgen abgeschoben zu werden, wenn sie denn selbst für ihren Unterhalt sorgen können. Anja Günther fasst die Reaktionen aus Berlin zusammen. Eine Lösung für ein langjähriges Problem, die sofort greift und die Innenminister auch noch einvernehmlich beschlossen haben. Da konnte der stellvertretende Regierungssprecher Thomas Steg gar nicht anders, als von einer außerordentlich erfreulichen Entwicklung zu sprechen. Steg beeilte sich jedoch hinzuzufügen, dass die Basis für die Einigung im Streit um ein Bleiberecht für langjährig geduldete Ausländer die Große Koalition gelegt habe. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es gerade der Großen Koalition gelungen ist, eine Lösung zu finden für ein Problem, das seit vielen Jahren vergeblich, insbesondere im Kreis der Innenminister, diskutiert worden ist, nämlich das Problem der Kettenduldungen. Die Innenminister der Länder haben den Lösungsansatz der Großen Koalition allerdings nicht 1:1 umgesetzt. Sie wollten nicht mittragen, dass langjährig geduldete Ausländer auch ohne eigenes Arbeitseinkommen eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Stattdessen verständigten sie sich auf eine 2-Stufen-Lösung. Die erste Stufe, geduldete Ausländer erhalten ab sofort eine Aufenthaltsgenehmigung, wenn sie eine Arbeitsstelle nachweisen.